Gegenstand der Beratungen war zunächst die Ausgestaltung des internationalen freimaurerischen Büros in Neuenburg zu einem Zentralausschuss, in welchem die Großlogen der verschiedenen Länder ihre Delegierten entsenden sollten. Wozu? Zu welchem Zwecke? Das sagt uns Bruder Hevesi, ein ungarischer Freimaurer, der in der symbolischen Großloge von Ungarn eine bedeutsame Rolle spielt. Bruder Hevesi wünscht den einheitlichen Weltbund der Freimaurer, damit er in den entscheidenden, weltbewegenden Fragen die ganze gewaltige Macht der Freimaurer in die Waagschale werfe, und zwar einheitlich in der ganzen Welt, auf dass solcher die wichtigsten Tagesfragen in freimaurerischem Sinne, das heißt zugunsten der republikanischen Staatsform, gelöst würden. Bruder Hevesis Antrag wurde grundsätzlich gut geheißen. Aber die Freimaurer sind vorsichtige Leute. Der Beschluss kam daher nicht zustande, da hierbei größte Vorsicht geboten sei. Auch wurde betont, dass schon jetzt die Freimaurer allenthalben Außerordentliches leisteten. Viele Bestrebungen gingen von ihnen aus, ohne dass die breite Öffentlichkeit eine blasse Ahnung davon hätte. Dies wird verständlich, wenn man weiß, dass in den Parlamenten der ganzen Welt eine große Anzahl von Freimaurern Sitz und Stimme hat. Allein der Freimaurerische Weltbund kam tatsächlich zustande. Zwei der tätigsten Freimaurer, der mehrfach genannte Bruder Cartier Latente, 33. Grad, und der portugiesische Revolutionär Bruder Magalhães Lima, 33. Grad, nahmen die Gründung in die Hand. Sie erfolgte ohne viel Aufsehen zu erregen, zumal eine scheinbar überaus harmlose Zusammenkunft hierzu benutzt wurde. Der Esperanto-Kongress, der in Bern in der Schweiz vom 25. bis 31. August 1913 tagte. Während man dort über Zamenhofs- oder Samenhofs-Weltsprache beriet, wurde gleichzeitig, nämlich am 30. August 1913, der Freimaurerische Weltbund gegründet und das Esperanto als dessen Weltsprache erklärt. Zu gleicher Zeit tagte im Haag die 6. Internationale Freimaurerische Konferenz vom 23. bis 25. August 1913. Schon die Einladung hierzu ist so bemerkenswert, dass sie in ihrem wesentlichen Teil wiedergegeben werden soll. Es heißt darin nämlich wörtlich: Im Laufe der letzten Jahre hat unser Ideal einer Verbindung zunächst der freimaurerischen Völker mehr und mehr die Herzen erobert. Wir betonen neuerdings unseren unbeugsamen Willen, die freimaurerische Weltkette, die bisher nur ein Sinnbild war, endlich in Wirklichkeit zu bilden. Die siegreiche Bewegung hat bereits viele Hindernisse beseitigt. Eine ganze Legion von rührigen Agitatoren macht hierfür Stimmung. Durch diese Beispiele, die beliebig vermehrt werden könnten, ist wohl das nächste Ziel der Freimaurer, nämlich die Schaffung eines einflussreichen, über die ganze Erde sich erstreckenden Weltbundes der Freimaurer, hinlänglich klargestellt. Aber auch das Endziel, die Schaffung einer Weltrepublik, dürfte keinem Leser mehr zweifelhaft sein. Dazu war es selbstverständlich notwendig, die Massen des Volkes, insbesondere des deutschen Volkes, gegen die bisherigen Autoritäten, gegen die Herrscher, gegen die Tyrannen aufzustacheln und aufzuhetzen. Die Monarchien sollten verschwinden, die Völker sich geistig befreien, sich emanzipieren und die Herrschaft an sich reißen. Fragte sich nur, wer dann berufen sein sollte, im Namen des souveränen Volkes die Geschicke der Länder und der ganzen Menschheit in die Hand zu nehmen. Diese Frage hat jedoch den Freimaurern niemals viel Kopfzerbrechen verursacht. Wer denn sonst als die Freimaurer selbst? War es in Frankreich möglich gewesen, war es erst vor kurzem, nämlich im Jahre 1910 in Portugal, glänzend gelungen, warum sollte es nicht auch in Deutschland und in Österreich möglich sein? Dann erst käme es zur heiligen Allianz der bürgerlichen Demokratie und der heiß ersehnte, dauernde Weltfriede wäre für alle Zukunft gesichert. Bei dieser Gelegenheit darf nicht übersehen werden, dass die Pazifisten, die Weltfriedensmänner, auf das engste mit dem Grand Orient de France zusammenhingen. Es gehört zu den denkwürdigsten Erscheinungen aus der Zeit vor Ausbruch des Weltkrieges, dass die Freimaurerkongresse mit den Pazifistenkongressen nahezu untrennbar zusammenfallen. So zum Beispiel die Haager Friedenskonferenz und der Freimaurerkongress vom Jahre 1913. Die Hauptmacher sind zum guten Teil dieselben. So ist zum Beispiel Bruder A.H. Fried Pazifist und Freimaurer. Er war einer der gehässigsten Gegner des deutschen Kaisers. Dagegen sind die bekannten Pazifisten Professor Dr. Lamasch und Professor Förster bestimmt keine Logenbrüder, wurden aber von freimaurerischer Seite, ohne es zu wissen, stark beeinflusst. Die Vertrauensseligkeit, die Professor Lamasch dem Präsidenten Woodrow Wilson entgegenbrachte, macht seinem guten Herzen alle Ehre. Den Deutschen hat er als Ratgeber der Krone, wie alle schlecht unterrichteten Politiker, unendlich viel geschadet. Noch auffallender, noch merkwürdiger ist jedoch folgende Tatsache. Während die Pazifisten in der kritischen Zeit von 1911 bis 1914 mit besonderem Eifer und überaus geräuschvoll für die Erhaltung des bedrohten Weltfriedens arbeiteten, waren andererseits die im politischen Leben maßgebenden Logenmitglieder wie Bruder Delcassé, Bruder Poincaré, Bruder Bryant, Bruder Millerand und so weiter emsig an der Arbeit, um mit gleichgesinnten englischen und russischen Staatsmännern unmittelbar auf den Weltkrieg hinzuarbeiten. Der unbefangene Beobachter, der mit leidenschaftsloser Beharrlichkeit die Fäden dieses feinen Gewebes zu entwirren sucht, findet dafür nur eine Erklärung. Es ist ein Spiel mit verteilten Rollen, ein Doppelspiel, wobei so mancher gutgläubige Pazifist gar nicht geahnt haben mag, wessen Geschäfte er im Grunde besorgt. Es ist dieselbe Politik mit doppeltem Boden, die uns bei Bruder Cramarsch mit außerordentlichem Geschick und größtem Erfolg betrieben hat. Scheinbar loyal, in Wirklichkeit der ärgste Kriegshetzer gegen die Monarchie, den man sich denken kann. Der Pazifismus wurde auch nur uns dummen Deutschen gepredigt. Wir sollten den Militarismus abschwören, unsere Autoritäten stürzen, unsere Herrscher entthronen und die Republik einführen. Vom russischen Imperialismus war damals ebenso wenig die Rede wie von der britischen Weltherrschaft.